Ist diese Bassdrum korrekt? Ihr Jungs, diese Bassdrum korrekt oder was? Und diese? Ist diese korrekt? Okay, Moment. Ist diese Bassdrum korrekt? Okay, Moment. Eine habe ich noch. Und diese? Ja! Ist die korrekte Atmosphäre oder was? Ist die korrekte Atmosphäre oder was? Ist die korrekte Atmosphäre oder was? Atmosphäre oder was?